Deutschlandfunk. Das Feature. Asanya, Ere, Afrika. Afrika. Ja, this is Tiaba, the original social worker, also known as the Sherpa. Dare to spliff the mount, ya. Yo, Gassi Massi, La Pula, Changa, Yaya Nule, Yaya Nule, Kutuke, Wena, Emes Kanyida, Nasata Nukhaba, Nashasinya. Die zehnte Muse. Das Gras in Shakespeares Garten. Ein Feature von David Zane Meyrowitz. Meine Damen und Herren, wir sind soeben in Johannesburg gelandet. Bitte bleiben Sie noch so lange angestanden, bis das Flugzeug die endgültige Position erreicht hat und die Anschnallen gleich im Flug sind. Südafrika. Die geräuschvollen und lebendigen Straßen von Pretoria. Ende Dezember 2007. Eigentlich Weihnachten. Ich werde erwartet von Francis Thackeray from Pretoria in South Africa. Francis und ich haben uns schon öfter gesehen, in London und in Paris. Seit ich ihn kenne, seit 5 Jahren, fasziniert mich seine Obsession für Shakespeare und seine erstaunliche paläontologische Entdeckung über den Dichter. I'm a paleontologist. I work on old bones that are in the order of 3 million years old from a World Heritage Site called Sterkfontein. Transvaal Museum, NFI, good morning, goeiemorgen, good morning. Jee, sien ons, wat het gebeur 2 miljoen jaar terug in Suid-Afrika? Francis ist Paläontologe und Direktor des Transvaal Museum in Pretoria. Dort befindet sich der Schädel von Mrs. Plaas, einer der ältesten Vorfahrinnen der Menschheit. Here we have the celebrated Mrs. Plaas, otherwise known as Mr. Plaas, because we've now recognized that it actually represents a male. Francis hat sie zwar nicht entdeckt, aber er ist für sie verantwortlich. Wir sprechen von ihr, aber in Wahrheit hat sich das Fossil als Überrest eines halbwüchsigen Jungen entpuppt. So we changed it from Mrs. Plaas to Mr. Plaas and then to Master Plaas, because it's a young adolescent male. Aye, die Komana. Grad in der Weihnachtszeit. And here we have an image of a coelacanth, which is a fish known today, but also known by fossils going back 300 million years. Francis führt mich zur UNESCO-Welterbestätte in Sterkfontein, der Wiege der Menschheit, wo Mrs. Plaas entdeckt wurde. Er weist mich auf eine Felszeichnung an der Höhlendecke hin, die viele tausend Jahre alt ist. What we have here is a representation of an engraving going back many thousands of years in South Africa. Man erkennt 2 Figuren, eine am Fuß einer Leiter, die andere oben auf der Leiter. Die eine Figur scheint zu schwanken, als würde sie gleich abstürzen. I've interpreted this particular example of South African rock art in the context of Trance-Experience. Das ist eins von Francis' Steckenpferden, Trance-Erfahrung. Eine der Figuren ist high auf einer Leiter. Vertigo is a common experience in trance, And here is a person who is high at the top of the ladder. Okay. Für südafrikanische Felszeichnungen mag das wohl angehen. Aber was hat Shakespeare damit zu tun? Ehe ich ihm eine Antwort entlocken kann, zerrt Francis mich hinunter in die Stark-Fontaine-Höhle. Er warnt mich, ich solle den Kopf einziehen. Mir den Kopf zu stoßen, ist weniger mein Problem. Ich gebe allerdings ungern zu, dass ich unter Platzangst leide und Höhlen für mich ein Albtraum sind. Er beharrt einfach darauf, dass ich Littlefoot sehen muss, das Skelett, das dort unten seit 3,5 Millionen Jahren auf mich gewartet hat. So here it is, the skeleton of Littlefoot, with its bones still embedded in the rock, where they've been patiently waiting to be discovered for about 3,5 million years. This skeleton of Littlefoot. Als wir aus der Höhle in die gleißende Hitze zurückkommen, kann ich Francis endlich festnageln. Und was ist mit Shakespeare? Well, a few years ago, I went to Stratford-upon-Avon by appointment to see some clay pipes that had been excavated from the garden of William Shakespeare. The pipes had been excavated in the 1920s, and quite a number of pipe bowls and stems had been discovered. Francis bringt alte Knochen mit alten Tonpfeifen in Verbindung. Er findet, wie der Dichter, Sermons in Stone, also Predigten in Stein, und beharrt darauf, dass die in den 20er Jahren unter Shakespeares Haus gefundenen Pfeifen Teil seiner paläontologischen Arbeit seien, die auch chemische Analysen einschließe. I have a collage of photographs here that I took at the house of Shakespeare, the house that was called New Place. Die Fotografien aus dem Shakespeare-Haus in Stratford-upon-Avon zeigen einige jener Tonpfeifen aus dem 17. Jahrhundert, manche bis zu 30 Zentimeter lang, alle sehr zerbrechlich, offensichtlich Tabakspfeifen. I asked the curators whether I could examine the pipes, and they said, of course, these pipes were used for nicotiana, that was introduced to England by Sir Walter Raleigh. Pfeifen sind in Shakespeares Kräutergarten gefunden worden, aber we can't be sure that any of these pipes were necessarily used by William Shakespeare himself. Niemand weiß mit Gewissheit, ob sie Shakespeare persönlich gehörten. Francis wählte Fragmente von 24 Pfeifen aus, in deren Köpfen schwarze Rückschnitte erhalten sind. Erstaunlicherweise erlaubte ihm der Shakespeare Birthplace Trust, die Pfeifen in Südafrika chemisch analysieren zu lassen. I am Nicolas van der Merwe. And we are here in the fishing village of Kalkbaai. Kalkbaai, südlich von Kapstadt, 10.000 Kilometer von Stratford-upon-Avon entfernt. Zu Hause bei Nick van der Merwe, Gerichtschemiker. I think it was in 2000 that Francis told me about his ideas about Shakespeare. And I said, Francis, I think you better let me in here, because you don't know the chemistry. Vor 8 Jahren brachte ihm Francis Proben von Pfeifenstielen. Aber die Untersuchungskette endete nicht bei Nick. And then we got in touch with Inspector Tommy van der Merwe of the South African Police Service Forensic Labs in Pretoria and actually turned them over to him. Die Pfeifen aus Stratford-upon-Avon, die im Gepäck von Francis gereist waren, landeten bei der südafrikanischen Polizei in Pretoria. It is amazing to think that the South African police were involved with this study. They have facilities that are among the best in the world. Dort untersuchte man die schwarzen Rückstände in den Pfeifenköpfen mit einem Massenspektrometer. Und die Untersuchungsergebnisse wurden wenig später veröffentlicht. Chemische Analyse von Rückständen in Tonpfeifen des 17. Jahrhunderts aus Stratford-upon-Avon und Umgebung. Von J.F. Thackeray, N.J. van der Merwe und T.A. van der Merwe. Erschienen im South African Journal of Science, Band 97, Januar, Februar 2001. Yes, I'm Dr. Tim Lawrence. I am a toxicologist and I have extensive experience in court witnessing, identification of drugs of abuse. Zurück in Pretoria suche ich den Polizeiexperten Tim Lawrence in seinem gerichtsmedizinischen Labor auf. Er analysiert Stichproben von Drogen und tritt in Drogenprozessen als Gutachter vor Gericht auf. In general, the procedure is that the police agent obtains the sample. Trank ich Sirenen, Tränen. Whether it be a clandestine laboratory or a drug abuser in the street, and then they bring the samples to me. Mischerei aus Tiegeln, scheußlich wie die Hölle drin. So if you see plant material, obviously one would first have to extract the active constituents. All from the white powder. Gab Ängsten Hoffnung, Hoffnung Ängste bei, verlor da, wo ich griff, nach dem Gewinn. Let's go, move on to the laboratory where we analyze. Dr. Lawrence lädt mich in sein Labor ein und zeigt mir, wie man Drogenabhängige überführt. Here I have an unknown sample. You can see it's in a plastic bag and it's a plant material. So first I have to get the active constituents out of this plant material because it's not suitable to analyze as it is in the current state. Er extrahiert die sogenannten aktiven Bestandteile aus dem Pflanzenmaterial. So what I do is I normally take a sample of this plant material and then start the extraction process by simply using either any organic extractant like hexane or like chloroform. Indes es selig sich wie niemals dachte, wie nur mein Herz verfiel in sündiges Irren. Let me just get hold of this pipette and I'm going to put a few milliliters of hexane in there and started to extract the plant material. Ach so, mein Aug aus seinem Kreise brachte, in dieses wahnsinnhaften Fiebers Wirren. Right, so I'm going to vortex the sample. So I'm going to put it on the blower for a few minutes, if you don't mind. That's where we evaporate the hexane again to up-concentrate the active constituents or the active compounds. O Glück des Übels. Nun sehe ich genau. Das Bessere wird durch Übel stets noch besser. So what I'm doing is now is I'm preparing the standard as well. Zerstörte Liebe wird beim neuen Bau schöner wie erst und kräftiger und größer. Ich beobachte die hochmodernen Maschinen, der letzte Schrei der forensischen Forschung, die sich auf und ab und hin und her drehen, in denen die Pflanzenproben eindampfen, bis eine reine Substanz übrig bleibt. Right, so it's sitting up itself. You can hear the older sample running there. Taking the vial to the injector. So now it's all in the machine's hands and I will look at the results eventually. Das gleiche haben sie mit dem schwarzen Dreck aus Shakespeares Pfeifen gemacht. Und was kam dabei raus? To our astonishment, we found that in 8 out of 24 samples, there were indeed signals that pointed to the presence of cannabis. Cannabis. Cannabis. Unter den in der Studie eindeutig identifizierten Substanzen befanden sich Cannabis, Nikotin-Myristinsäure, Vanille, Butylchinon, Borneol, Pyren, Phenol, Steinkohlen, Teeröl und Naphthalin. But not only cannabis. In two out of the same 24 samples, we also had cocaine. Und Kokain. Now the question was, my goodness, how is it possible that cocaine might have been available in England in the 17th century? Jetzt stellte sich auch Francis die Frage, wie Kokain den Weg in das England des 17. Jahrhunderts gefunden haben mag. Very likely cocaine was introduced to Europe at the time of Sir Francis Drake, who was interacting with the Spanish, who were interacting with the Incas in Peru. Von den Spaniern über die Inkas in Peru. It's not inconceivable. Es ist nicht auszuschließen, that people in Stratford-on-Avon, dass Leute in Stratford-on-Avon, might have had access to small quantities of the coca leaves. Zugang zu kleinen Mengen von Coca-Blättern hatten, dem Erythroxylum coca. That belonged to the genus Erythroxylum. Ich bin skeptisch. Ich muss mir das von dem Polizeiexperten bestätigen lassen. Cocaine is also one of the compounds that was found and also identified in the correct procedure by electron ionization, producing a fingerprint of the cocaine as well. Es stimmt also. Kokain war doch drin. It was intriguing to find myristic acid, which is known to have come from nutmeg, and nutmeg is known to be a hallucinogen. Auch Muskatnuss fand sich in den Pfeifen, ein bekanntes Halluzinogen. My suggestion is that nutmeg, together with cocaine, quinoline, borneol, camphor from the east. Francis glaubt, dass Muskatnuss mit Kokain, quinoline, borneol und Camphor zu einem Gebräu vermischt wurde. Were used in a concoction. Und dass die Leute im elisabethanischen England tatsächlich mit Substanzen vom anderen Ufer des Atlantik experimentiert haben. That people were actually experimenting with substances from the New World. Wie sagt Shakespeare im Sturm? O schöne neue Welt, die solche Einwohner hat. Radio Heldeberg. Thando luka baba ulubonakalisile ngendlela zonke kumaxesha abaninzi bantwana basekhaya. Dr. Spliff the boat, yeah. Yo. Kasimasi. Kapula changa. Yeyenule. Yeyenule. Das ist mein Vers an neuer Pracht so leer, von Wechsel fern und schneller Änderung. Was schiel ich mit der Zeit nicht auch umher nach neuer Art und seltner Fertigung, was ich nur stets das Gleiche schreib, das eine Erfindung halt im üblichen Gewand. Kaum hatte Francis den Nachweis von Drogen in den Pfeifen aus Stratford in der Hand, erwachte seine literarische Fantasie. One evening when I was relaxing, reading the sonnets, I came across the line invention in a noted weed. Invention in a noted weed. Inspiration aus einem berühmten Gras. Deutsche Fassungen geben die Zeile zum Beispiel so wieder. Erfindung halt im üblichen Gewand. Oder gebt der Fantasie kein neues Kleid. Oder aber auch und kleide meinen Sang nach alter Art. Aber für Francis. Weed can refer to cannabis. Weed steht in der englischen Szene für Cannabis. But I read on and it was rather exciting. I learned that Queen Elizabeth I had effectively legalized cannabis. Man fand es überall in England. Queen Elizabeth I hatte tatsächlich angeordnet, dass jeder, der Land besaß, so und so viel Cannabis anzubauen hatte, weil die Hanffasern gebraucht wurden, um Segel für die Marine zu weben. Erfindung Shakespeare and Bacon. Ihr beachtetes oder verachtetes Gras von Frances Thackeray. Mrs. Pless at global.co.za 19. November 2003. Die Höllenmaschine von Francis Fantasie läuft jetzt auf Hochtouren. I'm pretty certain that when we read in Sonnet 76 Shakespeare's mention of compounds strange, seltsame Mixturen. Für deutsche Nachdichter, seltene Melodien und fremder Schwung oder Komposita, die keiner kennt oder nach neuer Form und seltenem Wortgepränge im Sinn von sprachlichen Zusammensetzungen. Weit gefehlt, meine Herrschaften, nach neuer Art und seltener Fertigung. Denn compound strange heißt... That he is referring to drugs. Dope. Francis ist zu dem Schluss gekommen, dass Shakespeare erklärt, ihm sei Cannabis lieber als Kokain. There's good reason to believe that Shakespeare was being cryptic. Indirekt und verschlüsselt, natürlich. Sonnet 27 begins, weary with toil, I haste me to my bed. Bemüht, der Mühe ich auf mein Lager eile. The dear repose for limbs with travel tired. Die teure Ruh für Glieder reisematt. But then begins a journey in my head to work my mind. Dann erst beginnt in meinem Kopf die Meile. Gibt Werk dem Geist, hat es der Körper satt. Now that's remarkable. He's referring to a journey in my head. Now, this to me could reflect the concept of a trip. In dem Sonett 27 könnte Journey in my head, in meinem Kopf die Meile, in einer anderen Fassung die Reise, darauf hindeuten, dass Shakespeare auf Trip war. A journey in my head, to work my mind. Dann erst beginnt in meinem Kopf die Meile. We have good examples from people who have experienced trips that they perceive themselves to be traveling. Es geht noch weiter. Shakespeare also refers to the following. Looking on darkness, which the blind do see, hält weit die Lider auf, die niedergleiten, und schaut ins Dunkel, das die Blinden sehen. Save that my soul's imaginary sight presents thy shadow to my sightless view. Doch das erträumte Sehen meiner Seele beut deinen Schatten dar, sichtloser Schau. And I believe that that also refers to psychedelic imagery. Das, davon ist Francis überzeugt, ist eine psychedelische Vision Shakespeares. We know that cannabis is an appetite stimulant. Man wisse doch, dass Cannabis den Appetit anregt, sagt Francis. And in sonnets number 1, number 56 and 118, there are references to appetite. In den Sonetten 1, 56 und 118 finde man Hinweise auf Appetit. In Sonett 118 sei die Zeile Make my appetite more keen. Um den Appetit zu steigern, besonders interessant. Make my appetite more keen. To my mind, that refers to cannabis as an appetite stimulant, at least potentially. Wir dürfen Francis nicht falsch verstehen. It's quite possible that Shakespeare was aware of the adverse effects of cannabis. Shakespeare hatte auch Zweifel in Bezug auf Dope. In der Komödie Verlorene Liebesmüh findet sich die Zeile Weed this wormwood from your fruitful brain. Reiße dieses Kraut aus deinem fruchtbaren Hirn. That's intriguing. Wormwood is associated with Artemisia, which does itself have hallucinogenic properties. Das ist der Name für Wermut, Artemisia absinthium, und hat halluzinogene Eigenschaften. Das ist an appeal for someone to stop using drugs. Offenbar ein Appell des Dichters gegen die hochgefährliche Wermutsucht. seems clear to me that zurück zu unserem forensischen Chemiker in Kalk Bay. One ought to be looking at the use of these kinds of plants and people smoking them or, I don't know, making drinks out of them or whatever. Auch für Nick van der Merwe ist klar. Im 16. Jahrhundert brachten die aufstrebenden Handelsmächte Pflanzen aus allen Teilen der Welt nach Europa, die man dort dann auch probiert hat. To find out how far back in history these things go. We know that plants were introduced to England within the last 500 years. Sir Walter Raleigh bringing back tobacco, Drake bringing back coca leaves, cannabis coming from India. Sir Walter Raleigh brachte Tabak nach England. Drake brachte Coca-Blätter. Cannabis kam aus Indien. That's botany. Ja, Francis, das ist Botanik, aber I must say, however, that one must not jump to conclusions about somebody smoking cannabis in the 16th century going into hallucinations. Nick van der Merwe zweifelt daran, dass das zu Shakespeares Zeiten verfügbare Cannabis stark genug war, um Halluzinationen zu verursachen. The stuff that was available, that stuff is not particularly strong. Es war mit Sicherheit weder schwarze Afghane noch Acapulco-Gold. One sonnet that I find particularly interesting is sonnet number 38, and I'll read it in its entirety. Fällt meiner Muse die Erfindung schwer, solang du hauchst? Du strömst in mein Gedicht den eigenen süßen Inhalt allzu her, als dass er aus gemeinem Blatte spricht. O, dank dir selbst, wenn etwas du in mir der Durchsicht würdig dir vors Auge stellst, wo bliebe einer stumpf, schreibt er von dir, da selbst du mit Erfindung ihn erhältst. Du zehnte Muse, zehnmal mehr an Wert als die von Reimern angeflehten neun, die zu dir rufen, denen sein beschert, Gesänge, die sich ewigen Daseins freuen. Gefällt mein schlichtes Lied der spähenden Zeit, sei mir die Mühe und dir der Ruhm bereit. In classical times there were just 9 muses. Well, Shakespeare is now appealing for a 10th muse. Schlussfolgerung: Cannabis kann Shakespeares 10. Muse gewesen sein. He perhaps used cannabis to stimulate his writings, die ihn zum Schreiben inspirierte. Aber the fact that cannabis is present doesn't mean he is a drug abuser. Der Polizeigutachter in Pretoria glaubt nicht, dass das Vorhandensein von Cannabis in dem Pfeifenwill Shakespeares Drogenmissbrauch beweist. Schließlich war Dope im elisabethanischen England nicht verboten. It was definitely not against the law in that time to use cannabis. So one should be very careful to accuse him of some using drugs of abuse. Man sollte also vorsichtig sein, bevor man den Dichter beschuldigt. Beobachtungen und Fragen bezüglich Cannabis und Shakespeare. J. Francis Thackeray, Transvaal Museum, P.O. Box 413, Pretoria, 0001, Südafrika. E-Mail thack@nfi.co.ca. www.nfi.org.ca/palio/shakespeare.htm. Stets das Gleiche schreib, das eine, Erfindung halt im üblichen Gewand, dass fast aus jedem Wort mein Name scheine, die Herkunft zeigend und wie es entstand. O süßes Lieb, ich schreibe stets von dir und du und Liebe, ihr seid noch mein Plan. Mein bestes, altes Wort in neuer Zier. Dies tu ich immer, ist's auch schon getan. There has been a lot of reaction to this discovery. I'm well aware that some people would put me and my colleagues in the category of the lunatic fringe. Die Spinne. Francis und seine Kollegen stoßen mit ihren Forschungen überwiegend auf Ablehnung. Die Shakespeare-Mafia in Gestalt von Professor Stanley Wells vom Shakespeare Birthplace Trust schießt zurück. Who has said that the study was regrettable. Bedauerlich. He went on to say, there are about 8 million cannabis takers in this country at the present time. Professor Wells weist darauf hin, dass es in Großbritannien 8 Millionen Cannabiskonsumenten gebe. And he asked, are they producing anything worthwhile? Aber nicht einen einzigen potenziellen Shakespeare unter ihnen. I have here a scrapbook which I call the Pipe Project. And there are various headlines in newspapers around the world. Zeitungsschlagzeilen aus Francis' Sammelalbum. Was Shakespeare high on happy weed? Shakespeare ein glücklicher Kiffer. The bard and dope. Der Dichter und sein Dope. Was this such stuff as dreams were made on? War es das Zeug, aus dem die Träume sind? Hash you like it? Wie Hash euch gefällt? Is this a dacha which I see before me? Dacha is a South African word for cannabis. Und nun der Witz. To be quite honest, I've never used cannabis myself. Wenn man Dr. Francis Thackeray hört und sieht, hat man einen typischen Uni-Professor vor sich. Er ist ganz und gar straight und nichts an seiner Persönlichkeit vermag seine Obsession etwa mit Dope und veränderten Bewusstseinszuständen zu erklären. Als ich ihm die naheliegende Frage über seinen eigenen Drogenkonsum stelle, antwortet er, dass er in seinem ganzen Leben noch nicht einmal ein Aspirin geschluckt habe. To be quite honest, I've sworn to my good wife. Er musste seiner guten Frau hoch und heilig versprechen. She had asked me one day to swear that I would never use such substances. Kein Gras anzurühren, während er diese ganze Shakespeare-Forschung betrieb. And I've honored that. Aber I did tell her that if cannabis is ever legalized in South Africa. An dem Tag, an dem die südafrikanische Regierung Cannabis legalisierte, wäre er der Erste mit einem Joint in der Hand. In moderation. Ja, natürlich, Francis. In Maßen. Wo war das, Francis? Well, recently I was invited to give a keynote address at a cannabis conference in Vancouver. Francis fährt nach Vancouver zu einer angesehenen internationalen Cannabis-Konferenz. Er ist der Hauptredner. I was quite amazed and felt honored to give the opening address at a prestigious cannabis conference. And it was all very formal. People were genuinely interested in the fact that William Shakespeare may have had access to cannabis and may have been referring indirectly to marijuana. Die Teilnehmer an diesem offiziellen Ereignis hören voller Begeisterung, dass Shakespeare möglicherweise gekifft habe. Well, it was a fun conference, but at the end of the conference there was a party. Wir folgen Francis zur Abschlussparty der Konferenz. I went into this room, which was filled with smoke. So I didn't actually have to smoke cannabis myself, I just had to inhale and enjoy the effect. Er atmet auf der Party nur den Rauch der anderen ein, so dass er, technisch betrachtet, sein Versprechen hält. Then they invited me to have some tea. They said, oh, Dr. Thackeray, would you like some tea? I said, well, thank you, that would be very nice. And they said, well, what strength would you like it? Strength 1, 2, or 3? And I realized what was happening then. And I was fairly relaxed, and I took grade 1. Francis trinkt von dem hochkonzentrierten Cannabis-Tee, aber er kann Mrs. Thackeray nach wie vor versichern, dass er das Zeug nie geraucht hat. Realized that I was representing South Africa at this conference, and as the party went on, I realized that I better be on my best behavior. So I actually didn't partake quite as freely as I might have. Under the influence of the cannabis tea, I had to walk back to this hotel in the rain. Also geht er mit gutem Gewissen die 2 Kilometer durch den strömenden Regen zu seinem Hotel. It was pouring with rain and I was relaxed. Er ist entspannt. Intensely relaxed. Du zehnter Muse. 10-mal mehr an Wert als die von Reimern angeflehten 9. Die zu dir rufen, denen Sein beschert, Gesänge, die sich ewigen Daseins freuen. And while I was aware that people were dashing out of the rain, running in all directions, und lässt sich durch das Universum treiben, glückselig, im Einklang mit der Welt. I just walked calmly, slowly through the rain, enjoying life and enjoying the universe. Zehnte Muse. Das Gras in Shakespeares Garten. Sie hörten ein Feature von David Zane Meyerowitz. Es sprachen Judith Engel und Falk Rockstroh. Im O-Ton waren zu hören Francis Thackeray, Niklas van der Merwe und Tim Lawrence. Ton Bernd Friebel. Regie David Zane Meyerowitz. Redaktion Ulrike Bajor. Musik Eine Produktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2008. Venga, venga, nada más, chao, adiós. Chao, chao.